Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio Freitagnacht, die Freitagnacht-Ausgabe. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Was brennt euch auf den Nägeln? Was ist euer Thema zurzeit? Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht heißt Christian und ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Christian, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich daran glaube, dass ich meinen Schutzengel getroffen habe. Du hast deinen Schutzengel getroffen? Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Aha. Und wo? Wo? Ja. Ach, an einem stillen Örtchen. Am Klo? Nein. An einem Fluss namens Wümme. Ach so, ich dachte schon. Also an einem beschaulichen, stillen Ort. Ja. Also zu welcher Tageszeit? Spätabend, sehr spätabend. Spätabend, es war dunkel. Ja, richtig. Und du warst alleine an diesem Flüsschen? Richtig. Was, ja. Du gingst da spazieren oder was hast du gemacht? Nein, ich habe mich da auf meine Lieblingsbank gesetzt, weil ich Beziehungsstress hatte. Ja. Also ich habe meine Freundin in Flagranti erwischt. Mhm. Ist man nicht in guter Stimmung, geht man gerne an einen Fluss und denkt nach. Richtig. Ja. Ja. So, ja, ist es späte Nacht, du sitzt an dem Fluss, wie heißt der Fluss? Wümme. Wümme? Ja. Wo liegt denn das? Das ist, also das Örtchen heißt Rotenburg-Wümme und liegt zwischen Bremen und Hamburg. Aha, okay. So, und nun sitzt du da zur Nachtstunde und du meinst, deinen Schutzengel gesehen zu haben. Ja. Was genau hast du gesehen? Ich habe gegenüber vom Ufer eine Gestalt gesehen, ziemlich weit entfernt. Mhm. Und habe dann den Kopf gesenkt, war auch bereit, in die Wümme einzusteigen. Also über den Fluss zu gehen, durch den Fluss nein, zu gehen? Nein, in den Fluss. In den Fluss zu gehen. Ja. Ist der breit? Ist das ein breiter Fluss? Ja, breit, ziemlich Hochwasser war zu der Jahreszeit. Ja. Ja, und dann geht man halt da rein, denkt man an nichts anderes. Ja, und der Typ, der stand dann plötzlich vor mir, innerhalb von ein paar Sekunden, also Kopf geneigt, Kopf wieder hoch, stand da neben mir, fragt, ob die Sitzbank frei wäre, ob er sich hinsetzen könnte. Achso, jetzt ist er schon bei dir. Gerade hast du gesagt, auf der anderen Seite hast du ihn gesehen. Jetzt auf deiner Seite, neben deiner Bank direkt. Ja, ja? Stand er. Und dann hat er sich hingesetzt, hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, hat gesagt zu mir, er wäre von Gott auf diese Reise geschickt, um Menschen zu suchen, die seine Hilfe brauchen. Mhm. Und er sagte mir, ich bräuchte Hilfe. Tja, dann haben wir so ungefähr circa 2 Stunden miteinander geredet, über Gott und die Welt halt, Gutes, Böses. Naja. Sag mal, Christian, ich habe das gerade so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber hast du das so gemeint, du wolltest in diesen Fluss reingehen, wolltest du dir das Leben nehmen? Richtig. Ach so. Also heute denke ich darüber, wäre es schwachsinnig, sich einem Menschen umzubringen. So, dann hast du zwei Stunden mit diesem Wesen, welches du als deinen Schutzengel da empfunden hast, gesessen und hast dich unterhalten. Richtig. War das ein Mann? Das war ein Mann, der aussah wie ein Landstreicher halt, so wie man sich halt einen Penner vorstellt. So, wie ging es dann weiter? Habt ihr zwei Stunden geredet? Hast du ja, richtig. Hast du ihn gesagt, also ich habe den Ring von meiner Verlobten damals in meiner Tasche abgelegt, habe den in der Tasche versteckt so und war also nicht guter Dinge. Dann sagt er, ja, Mensch, leb weiter, es geht weiter. Hat mir dann auf einmal eine Bibel, eine kleine Bibel, so ein Tascheformat gegeben, hat gesagt, lies mal da drin. Und dann überlege ich, ob du dich wirklich umbringen willst. Hatte der denn gesehen, dass du schon so Anstalten unternommen hast, da in das Wasser reinzugehen? Oder war es noch gar nicht so weit? Nee, es war noch nicht so weit. Aha. Es war noch nicht so weit. Aber ich war schon kurz davor. Also ich wollte gerade aufstehen und eigentlich losgehen. Ja, ja. Und stand da halt neben mir. Jetzt hat er dir die Bibel gegeben. Und ist er dann wieder weggegangen oder verschwunden? Oder nein. Was? Also nach diesen 2 Stunden habe ich dann wieder Mut gefasst, habe mir in der Hosentasche den Ring wieder umgelegt. Und dann hat mich meine damalige Verlobte halt gefunden. Sagt, sie hätte schon so lange nach mir gesucht, mit dem Auto und alles. Und stand dann da, kam zu mir und sagt, hör mal, jetzt komm mal mit. Lass uns drüber reden. Naja, und dann bin ich halt mit zum Auto gegangen. habe mich umgedreht, mit dem Rücken zu ihm also, ja, bin in das Auto eingestiegen und wie ich dann saß, habe ich nochmal zu der Bank hingeguckt, nichts als Feldwahler. Mhm. Das ist das, was mich verwundert. Also es war wirklich nur visagebig und... Also du hast dich nicht von ihm verabschiedet? Richtig. Und als du dich ja nochmal umgeguckt hast, als du dich erinnert hast, Mensch, da war ja noch einer, da war der weg. Richtig. Ja. Dann war er weg und dann habe ich meine... Das ist schon eine verrückte Geschichte. Habe ich meine Freundin gefragt, hör mal, sag mal, weißt du, wo der Mann hingegangen ist, der gerade neben mir saß? Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der Knackpunkt an der Sache. Die hat... Sagt er zu mir, welchen Mann meinst du? Ich habe es mir fast gedacht, ja. Welchen Mann? Ja. Ich sag, der neben mir auf der Bank saß. Sagst du, da saß keiner. Und deswegen. Schon verrückt. Hast du früher an so Sachen geglaubt? Eigentlich nicht. Mhm. Eigentlich nicht. Also ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Es kann sein, dass es wirklich ein sehr aufmerksamer Mensch war, der dich beobachtet hat, mhm, und intuitiv sich in ein Gespräch mit dir verstrickt hat und dir geholfen hat und dann irgendwie ein bisschen früher... Sagen wir mal so, ich glaube nicht unbedingt an Gott. Ich weiß aber, dass es auch das Gute geben muss, mhm, weil es das Böse gibt es definitiv, wenn man sich die Fernsehnachrichten und ja, so ansieht. Ja. Gut, also ne, was ich gerade sagen wollte, es kann wirklich ein ganz realer Mensch gewesen sein, der ein feiner Beobachter war. Mhm. Oder es war wirklich dein Engel. Du versuchst aber alles immer zu erklären, ne? Ich sag ja, oder es war wirklich ein Engel. Mhm. Ich versuche alles immer zu sehen. Und da muss man entscheiden, was es war. Aber in diesem Fall finde ich es auch wieder völlig egal, ob es ein Engel war oder ein Mensch. Und wenn es ein Mensch war, war es auch ein Engel. Denn er hat dir geholfen, dieser Mann. Und er hat dich vor etwas... Der Witz ist, dass da halt sein Name in der Bibel drin stand und auch seine Adresse und so weiter. Und ich habe dann halt, man macht sich halt schlau, mhm, weil man diesen Menschen dann auch hinterher, gerade weil ich ihm nicht gedankt habe, ja, danken möchte. Ja. Und habe also alles versucht und dann sagte man mir noch dazu, also die Telekom ist nun mal ein großes Unternehmen. Mhm. Man sagte mir, diese Telefonnummer bzw. Adresse und so weiter würde es gar nicht geben. Mhm. Geschweige denn diesen Mann. Jetzt hast du ein großes Erlebnis gehabt damals. Hat sich so dein Denken über das Leben verändert danach? Also ich sehe das Leben mit anderen Augen, sagen wir mal so. Mir fällt dann doch schon etwas auf, wenn man jetzt die Jahreszeit nimmt. Mhm. Frühjahr oder der Winter, so. Mhm. Also naturverbunden bin ich schon. Mhm. Ich sehe also die Welt mit ganz anderen Augen. Mhm. Also dann ist das Leben weiterhin knallhart. Ja, natürlich. Also ich lebe jetzt nicht in eine Fantasiewelt. Ja. Aber du hast ihn nie wieder gesehen, irgendwo. Bitte? Du hast ihn nie wieder gesehen, irgendwo. Nein, nirgendwo. Tolle Geschichte, Christian, tolle Geschichte. Und wie gesagt, es ist doch völlig egal, was es war. Es hat Gutes angerichtet, angestellt, mhm, ja, finde ich. Schön, dass du uns das erzählt hast. Alles Gute. Domian, viel Spaß noch. Dankeschön. Und bleib weiter so. Jo, tschüss. Mach's gut, tschüss. Unsere Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer, kostet euch keinen Cent. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Yvonne, 24 Jahre, ist jetzt bei mir. Und hier ist er, 24. Yvonne, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Dein Thema, Yvonne. Mein Thema besteht darin, dass ich eine vierjährige Beziehung hinter mir habe. Vierjährig. Und eine vierjährige Beziehung, ja, die jetzt über ein Jahr ist, auseinander. Mhm. Aus der Beziehung habe ich einen Sohn. Mhm. Und zum Schluss hat mich mein ehemaliger Partner vergewaltigt und daraus noch eine Tochter noch entstanden. Mhm. Und weiß er das, dass es dann noch ein Kind gibt? Er weiß, dass es noch ein Kind gibt. Mhm. Und er hat immer abgestritten, dass er der Vater ist. Es ging mittlerweile übers Gericht, Vaterschaftsanerkennung und mhm, so weiter. Mhm. Und ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Mhm. Ich habe das auch noch nie irgendwem erzählt. Mein Bekanntenkreis weiß dies nicht. Also die gehen alle davon aus, dass das normal gezeugt worden ist, das Kind? Genau. Mhm. Mein Problem ist einfach, ich kann damit einfach nicht mehr umgehen. Ich kann mit meiner Tochter überhaupt nicht, komme ich überhaupt nicht zurecht. Wie alt ist die Tochter jetzt? Meine Tochter wird jetzt ein Jahr. Ein Jahr. Nächsten mhm, Monat. Mhm. Mhm. Magst du ein wenig erzählen, wie diese Vergewaltigung damals abgelaufen ist? Vergewaltigung, ja. Ich hatte mit ihm Zoff gehabt. Mein Sohn war damals auch erst ein halbes Jahr alt, als mhm, ich mich getrennt habe, muss ich dazu sagen. Ja. Die Beziehung war schon ziemlich kaputt. Er hat angefangen zu trinken, nachdem mein Sohn geboren wurde. Dann fing er an, mich zu schlagen. Mhm. Das ist aber alles erst passiert, nachdem mein Sohn da war. Mhm. Auf der Welt. Mhm. Er ist immer aggressiver geworden und ich habe das einfach nicht mehr ertragen können. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, es ist Schluss, da hat er erst gebettelt noch und gefleht. Und als er dann gemerkt hat, dass ich das wirklich ernst gemeint habe, da fing er an, mich zu verprügeln. Mhm. Und er muss mich bewusstlos geprügelt haben. Mhm. Und mich dann vergewaltigt haben, weil ich selber weiß es nicht. Ach so. Was er sonst mit mir noch gemacht hat. Ja, ja. Ich bin irgendwann 8 geworden, weil mein Sohn geschrien hat und da war ich alleine in der Wohnung. Mhm. Und wie lange wart ihr denn danach noch zusammen? Oder gar nicht mehr? Nein. Gar nicht mehr. Ich bin sofort, habe ich die Sachen gepackt und bin aus der Wohnung verschwunden. Mhm. Ich habe jetzt gerade mit dem Rechnen so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, Yvonne. Du hast gesagt, du warst mit dem Mann 4 Jahre zusammen. Ja. Und seit einem Jahr getrennt. Anderthalb. Ja. Ah, da kommt das mit dem. Ich habe mich im Januar letztes Jahr getrennt. Ah, ja. Ende Januar. Ah, ja. Weil du sagst, das Kind ist ein Jahr alt, dann kommt das so ungefähr alles hin, ja. Mhm. Ja. Dann hast du irgendwann gemerkt, dass du schwanger bist. Ja. Und war dir dann. Da ist man ja im ersten Moment wahrscheinlich völlig verwirrt und denkt, wie kann ich schwanger sein, es ist ja gar nichts gewesen. Genau. Und dann lässt man das alles Revue passieren, was passiert ist und setzt das wie so ein Puzzle wahrscheinlich zusammen. Genau. Bis man irgendwann kapiert, das muss so und so passiert sein. Ja. Wie ist es dir während der Schwangerschaft ergangen, nachdem dir klar war, ich bin eigentlich schwanger durch eine Vergewaltigung? Ich bin vergewaltigt worden, während ich bewusstlos war. Ich habe eine schwere Schwangerschaft mit ihr, so eine Risikoschwangerschaft. Gerade weil mein Sohn auch erst ein halbes Jahr alt war, als ich schwanger geworden sein muss. Mhm. Gab es da die Überlegung am Anfang, dass du die Schwangerschaft abbrechen würdest wollen? Ich hatte gar nicht die Chance dazu. Weil du im 4. Monat? Ich war im 4. Monat, ja. Mhm. Mhm. Hättest du es getan, wenn du es früher gewusst hättest, mitbekommen hättest? Ich denke schon. Mhm. Wie kam es, dass du das so spät erst mitbekommen hast? Das kam daher, dass ich nach meinem Sohn, meine Periode ist nicht richtig in Gang gekommen. Mm. Ich hatte Hormontabletten genommen, dann hatte ich mal wieder keine, dann hatte ich wieder welche und dann wieder keine und ja, und bin dann irgendwann zur Frauenärztin, weil ich dann 2 Monate keine hatte. Da habe ich gedacht, ich brauche wieder Hormontabletten. Und da hat sie mich gefragt, ob ich schwanger sein kann. Ich sage, nee, das kann nicht sein. Ich habe schon, wie viele Monate? 6 Monate, weil ich mich getrennt habe. Da 6. Ich hatte schon, ich glaube, 11 Monate sind es dann? Oder 10 Monate keinen Sex gehabt. Ja. Ich hatte nach der Schwangerschaft keinen Sex mehr. Hast du, Yvonne, während der Schwangerschaft dann ein Hass und ein Ekel auf dieses Kind gehabt? Ja. Es ist da immer schlimmer geworden. Wie war das, als das Kind? Es ist für mich geworden, als sie da war. Das wollte ich gerade fragen. Wie war das, als es dann da war und du zum ersten Mal das Kind im Arm hattest? Ich hätte es wegschmeißen können. Ich wollte es nicht haben. Ist das heute immer noch das Gefühl, dass du es gar nicht, das Kind, die kleine Mädchen ist es, ne? Dass du, ja. Dass du sie gar nicht gerne anfasst, dass du sie gar Nein. nicht... Nein, das ist mir alles zu viel, alles, was sie macht und tut und das regt mich alles so auf und... Du liebst den Sohn viel mehr. Ich liebe meinen Sohn abgöttisch. Abgöttisch. Und dieses Kind ist wie ein Fremdkörper in deinem Leben. Ja, genau. Mhm. Merken das so deine Freunde um dich herum nicht? Deine Nein. Nähe? Nee. Nein. Du spielst. Das merkt keiner. Du spielst dann die fürsorgliche Mama, wenn andere dabei sind. Genau. Mhm. Das merkt keiner. Du streichelst dieses Mädchen nie. Ich kann es nicht. Mhm. Mir tut das auch weh irgendwo. Mir tut das Kind irgendwo auch leid. Mhm. Ich glaube, sie merkt das auch. Mit Sicherheit wird sie es merken. Ja, klar merkt sie das. Weil wenn ich, das war heute Abend zum Beispiel eine Situation, mein Sohn hat geweint im Schlaf und dann bin ich reingegangen und habe ihn getröstet und er hat dann weitergeschlafen und sie ist wach geworden und ich habe sie hingelegt wieder und bin wieder rausgegangen und sie hat gebrüllt. Mhm. 10 Minuten gebrüllt und dann war wieder Ruhe. Geht es so weit? Jetzt bitte ich dich um eine wirklich ehrliche Antwort, sonst müssen wir gar nicht weiterreden. Geht es so weit, dass du dem Kind auch manchmal wehtust? Nein. Das nicht? Nein. Ich habe das Kind noch nie geschlagen oder sonst was gemacht. Mhm. Nein. Das tue ich nicht. Das kann ich nicht. Das mache ich mit meinem Sohn auch nicht. Mhm. Also das fasse ich abgöttisch, weil ich weiß, was es heißt, geschlagen zu werden. Ja. Du machst das Nötigste, du versorgst sie, aber fast wie ein Gegenstand, ne? Ja. Und ja. Dann legst du sie wieder ins Bett und dann ist gut. Mhm. Genau. Das kann nicht so weitergehen, Yvonne, ist klar, ne? Ich weiß. Das kann nicht so weitergehen. Das macht mich ja auch selber kaputt. Ja, es macht dich kaputt, weil du ja. ein schlechtes Gewissen hast. Ja. Es ist ja auch dein Kind. Ne? Es ja, ist ja genau. nur auch dein Kind. Ja, für mich ist das Schlimme noch, sie hat die Augen vom Vater und auch so die Art und alles. Das ist für mich das Schlimme noch daran. Mein Sohn sieht nicht so aus wie sein Vater und der hat meine Augen und alles. Ja. Also, das ist ganz anders vom Wesen her. Ja. Also ich finde es wirklich sehr schlimm für dich, wie du dich damit belastest. Und das ist natürlich ganz schlimm für das Kind und für das Leben des Kindes, weil was man jetzt an dem Kind anstellt, sage ich mal, das wird das wahrscheinlich sein ganzes Leben lang mit sich herumtragen. Ich finde, Yvonne, dass du ganz, ganz, ganz dringend in eine psychotherapeutische Behandlung musst. Das Problem ist, ich habe keinen, der auf meine Kinder aufpassen kann. Ja, aber da werden wir doch irgendeine Möglichkeit finden. Irgendeine Möglichkeit muss es da geben. Das kann nicht der Grund sein, weswegen du das nicht machst. Ich habe gerade zwei Sachen gedacht, als du gesprochen hast. Ich habe gedacht, sie muss ganz, ganz dringend in gute therapeutische Hände, damit es ihr vielleicht gelingt, dieses Kind anzunehmen. Nun kann es aber auch sein, auch ein Psychologe kann keine Wunder vollbringen, dass es vielleicht nicht gelingt, dass du dieses Kind akzeptierst und in dein Herz einlässt. Dann gäbe es sicher die andere Möglichkeit, wäre das ja auch noch eine Chance, weil sie noch so klein ist, dass du sie zur Adoption freigibst. Ich glaube, das würde mein Sohn nicht verkraften, der hängt an seiner Schwester. Wie alt ist der Kleine jetzt? Er ist 2. Naja, aber der ist auch noch so klein. Der, wenn Sie sehen würden, wie der mit ihr umgeht, der bemuntert die und alles. Ja, aber ich glaube, das ist aber mehr zumutbar, dieser kurzzeitige Schmerz, den man dem Kleinen beibringt. Und es wäre die Chance gegeben, dass das Kind vielleicht von sehr liebevollen Menschen aufgezogen wird. Und du hättest letztendlich auch ein gutes Gewissen, weil du sagst, ich kann es nicht annehmen, also muss ich es weggeben. Aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass du zu einem Psychologen musst. Und wenn das nicht funktioniert, dann war das so meine zweite Überlegung. So, jetzt werde ich dich mit meinem Psychologen verbinden, Yvonne. Das heißt, du legst auf und er ruft dich gleich an. Soll ich dir mal was sagen, Domian? Es ist das erste Mal, dass ich weine. Wegen dieser Sache? Ja. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass mein Psychologe, der Johannes, auch noch eine Idee hat, wie man das macht, wenn eine Frau niemanden hat, der auf die Kinder aufpassen kann. Ob es da nicht irgendwelche Modelle gibt, dass du auch zu einer Therapie kannst und dass man dir hilft. Ich bin fast sicher, dass es irgendwie geht. Aber fest steht, lass uns das einfach mal festhalten, jetzt während wir noch reden. Es muss was passieren. Okay. Ja, es muss was passieren. Für dich musst du es für dich tun und musst du es für das kleine Kind tun. Weißt du, ich glaube aber, dass sie auch auf die Welt kommen sollte, weil ich habe in der Schwangerschaft 2 Stürze hinter mir. Treppenstürze. Und das war einmal im 5. Monat und einmal im 8. Monat und da ist nichts passiert. Ja. Vielleicht ist es eine Fügung. Auf die Welt sollte, ja. Liebe Yvonne, du legst auf. Ja. Mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Und ich hoffe, dass ihr eine gute Lösung findet und ich hoffe, dass du für dein und für euer Leben auch eine gute Lösung findet. Alles Gute von Herzen. Okay. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 5678 111, meine Telefonnummer. Und an der Strippe ist jetzt Daniela und die ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Daniela. Hallo Daniela. Daniela, über was unterhalten wir uns? Über Sex. Über Sex. Sagst du aber mit einem schweren Stöhner. Wie kommt das? Also mit keinem freudigen Stöhner. Weil ich seit einem Dreivierteljahr keine Lust mehr habe. Und ich weiß, dass ich meinem Mann damit wehtue. Also du bist in einer Ehe? Bitte? Lebst in einer Ehe? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 5 Jahre. 5 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja, 1,5-jähriges Mädchen jetzt. Ein Wunschkind. Die Ehe sonst ist gut? Ja, doch. Mein Mann ist sehr liebevoll, auch verständnisvoll, aber so langsam versteht er das nicht mehr. So, du sagst, seit einem Dreivierteljahr habe ich keine Lust mehr auf Sex mit meinem Mann. Hast du nur keine Lust auf ihn? Oder generell keine Lust mehr? Generell. Das heißt, du masturbierst auch nicht? Nein. Gar nichts? Nein. Die Regungen sind ganz, ganz weg. Das ist gar kein Gedankenthema für dich. Ja, genau. Ist da irgendwas passiert von einem Dreivierteljahr? Gab es irgendein Ereignis? Ein Vorfall? Ich weiß es nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe schon so vieles durchgedacht und... War das so schlagartig weg? Ja. Wirklich schlagartig? Ja, kann man so sagen. Und vorher war eure Sexualität normal und für dich und für alle zufriedenstellend? Ja, sehr sogar. Sehr sogar. Also ich hab also manchmal sogar öfter Lust gehabt als er. Mhm. Und dann war es schlagartig weg? Ja. Mhm. Wie geht und das Komische ist, ich wünsche mir eigentlich noch ein zweites Kind. Mhm. Nur er ist im Moment also nicht so richtig dafür. Mhm. Wie geht er denn damit um, dass du keine Lust mehr hast? Also ihr schlaft ja da nicht miteinander. Du sagst ja, hin und wieder lasse ich mich dann doch mehr oder weniger überreden. Mhm. Aber ich habe keine richtige Lust dabei. Und du empfindest nichts dabei. Du machst es dann quasi für ihn und lässt es über dich ergehen. Ja, auf genau. Deutsch gesagt. Ja, ja. Weiß er das denn, dass mit dir da irgendwas nicht stimmt? Oder spielst du ihm rundherum was vor? Ja... Er vermutet was, aber so richtig was sagen tut er auch nicht. Warum sagst du es ihm nicht richtig? So offen, wie du es mir gerade gesagt hast. Weil er sowieso schon gekränkt ist. Und ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Warum ist er gekränkt? Ja, weil wenn er mich anfasst, dann fühle ich mich schon irgendwie so ein bisschen wie belästigt. Mhm. Und du zeigst es ihm auch ein bisschen und dadurch ist er gekränkt, meinst ja, du? Ja, mhm. Ja. Gut, aber das könntest du ja alles aufheben, indem du... ganz ehrlich bist und sagst, pass mal auf, es hat mit dir nichts zu tun. Ich liebe dich heiß und innig, aber irgendwas ist in mir, stimmt in mir nicht. Ich habe gar keine Lust mehr auf Sex. Und das habe ich ihm auch schon gesagt. Ach, das hast du ihm doch dann so gesagt schon. Ja, so habe ich ihm schon gesagt. Also ich sag, wenn er mich dann so bedrängt und anfasst, dann ist er beleidigt und sagt, ja, du tust gerade so, als wenn ich ein Sexmonster wäre und immer nur an das eine denken würde. Mhm. Ja, aber dann hast du es ihm nicht richtig erklärt. Ich frage dich jetzt nochmal. Du liebst deinen Mann. Ja. Du findest deinen Mann auch attraktiv. Ja. Und eigentlich hast du deinen Mann bis von einem Dreivierteljahr auch begehrt und fandst ihn auch sexuell attraktiv. Ja. Also daran liegt es nicht. Nein. Du hast keinen anderen Freund. Nein, auch nicht. Es gibt sonst nicht irgendwelche Seltsamkeiten in deinem Leben. Alles ist sonst völlig normal. Ja, okay. Wir haben im Moment ein bisschen Stress wegen... finanzielle Probleme und ich fahre nachts jetzt die Zeitungen raus und ja. Damit wir noch was dabei verdienen. Und aber hält sich noch im Rahmen, dass es geht noch. Ja. Ja, so. Jetzt haben wir eigentlich solche Sachen immer irgendwie hingekriegt. Also. So Daniela, dann finde ich, wenn man eine gute Ehe führt und wenn man sich lieb hat, dass man ganz ehrlich dem Partner gegenüber sein sollte. Und das solltest du auch. Und du solltest deinem Mann das genauso erklären, wie du es mir gerade erklärt hast. Nämlich indem du sagst, pass auf, es hat mit dir nichts zu tun. Ich liebe und begehre dich. Aber in mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe null Lust auf Sex. Mhm. Das musst du ihm so klar sagen, damit er nicht gekränkt ist. Dass nicht vielleicht sogar noch Spannungen entstehen können in eurer Ehe deshalb. Das ja. Ist, die sind ja eigentlich schon ein bisschen... Ja, weil du es nicht richtig erklärt hast, weil du dich ein bisschen windest. Und das Zweite ist, dass du, ich finde, dass du zuallererst mal zu einem Gynäkologen gehen solltest und dich mal untersuchen lassen solltest. Ja, das versuche ich schon seit ein paar Wochen, aber irgendwie, weiß ich nicht, klappt das nicht. Wie? Dann, wie? Ja, jetzt zum Beispiel letzte Woche Mittwoch hatte ich einen Termin und dann war ich so müde von der Nacht, weil das so lange alles gedauert hat und dann ich habe auch keinen, der immer auf die Kleine aufpassen kann. Gut, aber es wird ja irgendwie möglich sein, in der nächsten Zeit mal einen Termin bei deinem Gynäkologen zu kriegen. Mhm. Ja? Das ist der nächste Schritt, dass du erstmal körperlich untersucht wirst, dass der Hormonspiegel sich angeschaut wird. Ich weiß nicht, was man erst macht, aber dass du auf jeden Fall zu einem Arzt gehst. Wenn das mit dem Arzt, wenn das körperlich alles abgeklärt ist und es immer noch keine Lust da ist, dann finde ich, ist es ein Fall für einen Psychologen. Aber du musst jetzt erstmal was machen. Das sind die Schritte. Erstmal dem Mann ehrlich sagen, pass auf, so und so ist es. Aber ich will ja auch was verändern und habe ja auch schon einen Termin beim Gynäkologen. Gib mir ein bisschen Zeit. Mhm. Ich habe ihm auch schon gesagt. Ja, aber so richtig ganz offen muss es ihm sagen. Ich bin sicher, dass er dann auch da verständnisvoll darauf reagieren wird. Und nicht verletzt reagiert, weil es hat ja mit ihm nichts zu tun. Ja. Ne, du hast mir gerade gesagt, dass er verletzt ist ein bisschen. Ja, ich habe so das Gefühl. Ja, das darf nicht sein. Das musst du wegnehmen, diese Verletztheit, indem du ehrlich bist. Ja, ich versuche jetzt schon immer abends mit ihm ein bisschen auf die Couch zu kuscheln und so. Nein, du sollst ihm ja nichts vorspielen. Du sollst ihm einfach klar sagen, ich habe im Moment keine Lust auf Sex und ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt nicht an dir. So musst du es ihm sagen. Mhm. Und du gehst zum Arzt. Ja. Daniela. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann wird der Gynäkologe, wenn sich das dann immer noch nicht verbessert, sich auch noch eine weitere Idee haben, wie man da auch psychologisch vorgeht. Aber du musst was unternehmen. Das ist jetzt so mein wichtigster Ratschlag an dich. Mhm. Ja? Ja, gut. Alles Gute. Alles klar. Alles Danke Liebe. Dir. Tschüss. Tschüss. Martin, 28 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Martin. Ja, hallo. Ja. Grüß dich. Dein Thema. Ja, bei mir geht's um Tod. Mhm. Und zwar ist das jetzt ein paar Monate her, da bin ich weg gewesen, also ich wohne ja in Berlin und ich bin von außerhalb wiedergekommen auf der Autobahn und es hatte sehr, sehr stark geregnet. Ja. Es war so stark, dass also wirklich das Wasser schon auf der Autobahn stand. Ich bin deswegen so nur ca. 80 gefahren und plötzlich wurde ich links überholt von einem VW Charan. Mhm. Der hat mit Sicherheit 150 Sachen drauf gehabt und wollte dann vor mir wieder einscheren. Und da habe ich dann schon gesehen, dass er hinten ins Trudeln gekommen ist ein bisschen. Mhm. Ich bin daraufhin sofort in die Klötzer gegangen. Mhm. Und der hat sich dann auf die Seite gestellt und hat sich dann vor meinen Augen überschlagen. Mhm. Ein paar Mal. Ich bin voll in die Bremsen gegangen, bin auch Gott sei Dank nicht reingefahren ins Auto. Es war auch sonst nicht so sehr viel los auf der Autobahn. Ja. Bin dann ausgestiegen, bin hingerannt zu dem Auto. Der lag auf der Seite, sodass man diese Schiebetür da das noch aufmachen konnte. Das hat mich total gewundert, weil das war auch verbeult, aber die ging irgendwie noch auf. Es waren vier Leute drin, es war eine Familie mit zwei Kindern und davon waren drei angeschnallt, die beiden Eltern und der kleinere Junge, der war irgendwie sowas mit 4 Jahren alt oder so. Und dann war noch eine jugendliche Tochter, so 16, 17 Jahre alt. Mhm. Die war aber nicht angeschnallt und die ist bei dem Unfall hin und her geflogen in diesem Auto und als ich das aufgemacht habe, lag die über die Lehne von dem Auto, von dem einen Sitz rübergeklappt im Prinzip wie so ein Handtuch, was man zum Trocknen aufgehangen hat. Ja. Ich habe selber damals Zivildienst auf der Unfallchirurgie gearbeitet hier in Berlin im Krankenhaus und habe deswegen Puls genommen und dergleichen und die hatte keinen Puls mehr und keine Atmung. Also habe ich die rausgeholt aus dem Auto und habe versucht zu reanimieren. Mhm. Habe dann erstmal den Vater angesprochen, der soll die Feuerwehr rufen. Ja. Hat er nicht gemacht, der stand völlig unter Schock, der hat gar keinen Ton mehr gesagt. Ja. Der hat auch nicht geholfen beim Reanimieren, gar nichts. Mhm. Die Mutter hat auch nur hysterisch geschrien. Mhm. Dann kam Gott sei Dank irgendwer anders, der hat zumindest die Feuerwehr gerufen und ich habe eben da gesessen und habe versucht, dieses Mädchen wiederzubeleben auf dieser Autobahn. Ja. Und dann irgendwann nach 10, 15 Minuten waren Blaulichter zu hören und ich dachte, jetzt wäre es endlich die Feuerwehr, aber es waren die Polizei in dem Moment, dann kam die Feuerwehr kurze Zeit später und... Also während dieser 15 Minuten, das ist ja eine irre lange Zeit in so einer Situation, ist es dir nicht gelungen, das Mädchen zu reanimieren? Nein. Das heißt, das Mädchen lag tot vor dir? Ja, die lag die ganze Zeit tot vor mir, der Arzt ist dann noch... Und sie ist dann auch verstorben, sie war auch verstorben. Der Arzt hat dann nur kurz hingeguckt und hat gesagt, hör auf, das ist vorbei. Mhm. Und... Wie alt war sie, was meinst du? Circa 16, 17. 16, 17. Mhm. Und das ist genau das Ding, ich werde es nicht mehr los. Mhm. Das ist jetzt ein paar Monate her. Und sah dieses Mädchen auch sehr verletzt aus? Sah man ihr irgendwas äußerlich an? Ja, sie hat ein paar Platzwunden gehabt, hat ein bisschen geblutet. Mhm. Hat auch einige Schrammen gehabt und Schürfwunden und dergleichen. Mhm. Aber jetzt nicht groß Fleischwunden oder irgendwie sowas. Du hast sie versucht zu reanimieren. Ich kann mir vorstellen, dass man dann auch ein ganz bestimmtes Bild immerzu noch vor Augen hat. Ja. Du hast in ihr Gesicht geschaut. Ja. Hat sie die Augen geschlossen gehabt? Nein. Die Augen nicht geschlossen gehabt? Die waren offen. Und das ist das Ding. Seitdem am Anfang war es ganz, ganz schlimm, dass wenn ich abends die Augen zugemacht habe, also ich ins Bett gegangen bin, habe ich nur noch ihre Augen gesehen. Mhm. Die bin ich nicht mehr losgeworden. Denn irgendwann habe ich es mehr oder weniger verdrängt und jetzt habe ich vor einiger Zeit selber einen Unfall gehabt, aber nur einen leichten Auffahrunfall. Mhm. Aber da kam das auch wieder so massiv hoch in dem Moment plötzlich, dass ich jetzt Ja, im Prinzip jede Nacht. Also ich merke auch, seitdem das passiert ist, mein Schlafrhythmus ist völlig durcheinander gekommen. Mhm. Ich schlafe vielleicht 3-4 Stunden in der Nacht durch, bin mehrmals nachts wach. Ja. Rauche regelmäßig jetzt, was ich damals eigentlich so gut wie gar nicht getan habe, um alle halbe Jahre eine. Jetzt ist es relativ viel geworden dadurch. Also es ist ein anhaltender Schockzustand, ne? Ja, ja. Oder durch diesen Schock hat sich das alles so bei dir verändert. Ja. Wie ging das denn eigentlich dann weiter? Dann kam der Notarzt und der hat dann gesagt, komm, vergiss es, ja. Da kann man nichts mehr machen. Ja. Bist du dann noch eine Weile da geblieben oder bist du dann weggefahren? Ich bin dann da geblieben, dann hat der sich um die andere Familie gekümmert. Mhm. Dann kam ja auch noch Rettungswagen und auch die Notfallseelsorger. Die wollten mich mitnehmen ins Krankenhaus denn da. Da habe ich aber dann Nein gesagt. Ich bin nicht mit hingegangen, weil ich wollte da einfach nur noch weg. Ich wollte da auch nirgendwo jetzt dann außerhalb von zu Hause dann ins Krankenhaus gehen. Ich habe gedacht, nee, ich fahre nach Hause und werde dann eben zu Hause mit Freunden, Familie drüber sprechen. Hast du das gemacht? Ja, habe ich gemacht, am gleichen Tag noch. Am gleichen Tag noch? Ja, am gleichen Tag noch. Also ich weiß noch, als ich dann zu meiner Mutter hingefahren bin, bin nach Hause gekommen, die hat mich nur kurz angeguckt und meinte, Martin, was ist los mit dir? Und dann habe ich da ihm völlig auch noch unter Schock erzählt, was gewesen ist. Ich stelle mir gerade das Bild wirklich so schlimm vor für dich, dass du diese offenen, toten Augen ständig vor deinen eigenen Augen hast oder in Erinnerung hast. Ja. Also und das ist, ich krieg's auch nicht weg. Ich habe es so zeitlang nicht gehabt. Tagsüber, wenn ich auf Arbeit bin und sonst was, da kann ich ganz cool locker sein und überspiele alles. Was machst du vom Beruf? Ich bin Finanzmakler vom Beruf. Ja. Und aber sobald du irgendwie alleine bist oder zu Hause bist und Freizeit hast und Ruhe hast, dann kommt es wieder hoch. Ja, ja, vor allem abends. Also ich gehe nicht mehr vor 4 Uhr nachts ins Bett. Dann mache ich noch was und das heißt, dass ich die Küche nochmal schrubbe, obwohl sie schon blitzeblank ist. Ich gehe aber nicht mehr ins Bett einschlafen. So, das ist ja auch kein Dauerzustand. Du musst ja auch wieder für deinen Beruf fit sein. Du, wann stehst du auf morgens? Unterschiedlich, so 8-9 Uhr. Gut, also wenn dann immer von 4 bis 7:30 oder 7 schläfst oder so, geht ja auch nicht. Ja. Das heißt, das hat ja eine Auswirkung auf deinen gesamten Körper. Ja. Ich finde, du solltest, Martin, du rufst aus Berlin an, ne? Ja. In Berlin gibt es ja zahllose Möglichkeiten diesbezüglich, zu einer ambulanten Psychotherapie gehen. Aha. Ich glaube nicht, dass du eine ganze Therapie machen musst, aber du solltest... Dir sollte man ein paar Stunden, vielleicht reicht es, wenn du ein paar Stunden dorthin gehst, einfach helfen. Das sind Leute, die sich mit so Schockerlebnissen auskennen, so Traumata, die dir einfach helfen, damit umzugehen. Dass du lernst, damit selbst klarzukommen, weil du alleine kannst es ja nicht. Ja. Wenn du magst, können wir dir noch ein paar Adressen in Berlin geben, die wir hier auch vorrätig haben. Mhm. Ja? Mhm. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an und du bekommst die Adressen von uns. Ja, okay. Alles Gute. Gut, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 33 und 50 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht heute. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und das ist unsere letzte Sendung. Keine Sorge, die letzte Sendung vor der Bundestagswahl. Und ich möchte euch wirklich inständig aufrufen und animieren, wählen zu gehen am Sonntag, demokratisch wählen zu gehen und euch nicht zum Vorbild zum Beispiel Michael Schumacher zu nehmen, der jetzt tönt in seinem hohen Alter, dass er zum ersten Mal wählen geht. Ein Skandal, finde ich, eine Unglaublichkeit, dass ein Mensch, der eine Vorbildfunktion hat, bisher nicht wählen gegangen ist. Ich finde, wir haben Das ist auch eine Pflicht, eine Bürgerpflicht, dass man wählt und dass man somit auch Einfluss nimmt auf das, was in unserem Land passiert und somit auch verhindert, dass radikale Gruppen bei uns Fuß fassen können. Nämlich indem man seine Stimme abgibt, dass man sich engagiert. Also Sonntag wählen gehen. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Und dann können wir montags sich auch ein bisschen drüber plaudern. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Melanie, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallihallo. Hallo Melanie. Hallihallo. Hallihallo. Erstmal kann ich dich beruhigen, ich werde auf jeden Fall wählen gehen mit meinem Mann. Das ist möglich. Wann, das habe ich auch weiterhin getan. Wann gehst du? Wann gehst du? Was ist so üblich bei euch? Um wie viel Uhr? Das möchte ich Ihnen nicht verraten. Nein, das ist so intim, was ich wieder alles Intimes vorhalte. Ja, genau. Ich gehe ja immer auf die letzte Sekunde, muss ich ja sagen. Ich gehe ja immer auf die letzte Sekunde, so gegen 17:30. Ja, nee, wir gehen schon vormittag, ne? Also, denke ich mal, ich bin eh immer früh wach. Und denn meine beiden Kleinen, die sowieso, darauf wollte ich jetzt auch ansprechen. Ja. Das fällt mir natürlich jetzt immer mehr schwer, weil die zweite Speicherin mit ihrem anstandenden Baby, tut mir auch immer mich leid. Ich kann mich da auch so reinsteigen, weil ich es auch erlebt habe, zwar ohne Kind, aber auch egal, was anderes. Okay, und, also dein Thema. Das ist so, dass es bei mir eigentlich jahrelang unmöglich hieß, dass ich schwanger werden könnte. Mhm. Aufgrund dessen, weil ich als Teenager mit 13 Jahren einen Gehirntumor hatte, der meine sogenannte Hirnanhangdrüse zerstört hat, sprich die Drüse, die alle Hormone produziert. Dafür bekomme ich jetzt sozusagen Hormonpräparate wie Cortison und so weiter. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich nie meine Hoffnung aufgegeben habe und gesagt habe, Leute, jetzt möchte ich es wissen. Denn ich habe nämlich jetzt also vor gewisser Zeit den Mann fürs Leben gefunden. Und dann wurde bei mir eine Eizelle, eine Zyste am Eierstock entnommen und noch ein Angriff vorgenommen und sie können durchaus schwanger werden. Das war natürlich die größte Freude aller Zeiten. Das glaube ich. Das glaube ich. Ohne eigene Hormone und so weiter ist das ja eigentlich gar nicht möglich. So sag mir nochmal, halt! Du hörst mich nicht richtig, ne? Entschuldigung. Du hast das gerade so schnell erzählt. Wie habt ihr das jetzt gemacht mit der Zelle genommen? Okay. Es ist so, ich habe Hormone gespritzt. Ja. Da sind Eizellen entstanden bei mir am Eierstock. Ja. Das waren insgesamt 7 wurde mal bei Frauen an die 20, 30 Stück entstehen. Bei mir waren es nur 7. Diese 7 Eizellen, die wurden entnommen, außerhalb befruchtet. Und 2 sind befruchtet worden sozusagen durch die Samen meines Mannes. Ja, und dann wieder eingepflanzt. Und dann wurden 2 wieder eingepflanzt, also, genau. Alles klar. Und die wahrscheinlich liegt eigentlich also unter 20%, was eigentlich passieren könnte. Manche sind bei 5 und 8 Versuchen schon da gelegen und es passierte gar nichts. Wie viele Versuche hast du gemacht? Ich habe einen einzigen. Einen einzigen Versuch? Ich habe keine eigenen Hormone und so weiter. Und direkt schwanger geworden? Einen einzigen, gleich mit alle beide. Ach, das sind Zwillinge? Es sind Zwillinge geworden. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Die sind... Wie alt sind die jetzt? Die Ärzte sind verwundert und begeistert und das war mit Überstimulation, sprich sozusagen, dass der eine Eierstock auf 10 cm wurde und... Wie alt sind die jetzt? Jetzt sind die 5 Monate, also jetzt im Bauch, ne? Ja. Im fünften Monat. Im fünften Monat, jawohl. Ende des Jahres. Ach, ich weiß nicht, du hast das jetzt alles so schnell und aufgeregt erzählt. Ich dachte, die wären schon da. Nein, oh Gott. Die sind noch in deinem... Ich lebe jetzt dadurch ist Leben. Jetzt auch Entschuldigung. Aber das ist ziemlich aufgeregt. Das ist aber auch völlig normal, dass du da aufgeregt bist. Beim ersten Mal geklappt. Und normalerweise klappt... Beim ersten Mal geklappt. Wir waren alle verwundert. Es hieß es Vergiftung, weil man kein nichts gesehen hatte. Normalerweise heißt es ja, nach 2 Wochen sieht man was. Man sah aber nichts. Dann am nächsten Tag war die kommen. Aufgrund dessen Verdacht auf hier Eileiterschwangerschaft und Vergiftung und sowas. Ja. Professoren kamen ran, es war hier in Hamburg-Eppendorf und dann nachher ging so mit seinem Extrastab da und dann sah man nachher tatsächlich so ein kleines Embryo. Also, ne? Da kann ich im Prinzip nur gratulieren. Ja, aber das ist eigenartig. Heftig gratulieren. Ja, das heftig ist richtig. Denn irgendwo, wie gesagt, ich habe ein Jahr im Krankenhaus gelegen, damals als Kind mit meinem Gehirntumor, keine Hormone. Ich hänge an der Cortison eigentlich mein Leben lang und plötzlich sind da doch 2 Babys. So eine schöne Sache. Nach jahrelanger, so, kann man sagen, tu es nicht und mach es nicht und das wird eh nichts und du wirst nicht schwanger. Und dann wünsche ich jetzt einen richtig guten weiteren Verlauf der Schwangerschaft. Das hoffe ich auch. Damit die beiden richtig gesund zur Welt kommen. Weiß man, ob das Jungs werden oder gemischt werden? Nee, nächste Woche werde ich das erfahren. Ja. Und ich denke mal, ich werde auch noch schreiben. Das machen. Und ein Foto schicken, wenn sie da sind. Ja, klar, das mache ich. Alles Liebe, alle Gute, alles Gute. Ich kann mal mitschicken, ja klar. Das machen wir. Alles Liebe, alles Gute. Ja, okay. Und schönen guten Abend. Und auch an deine Kollegen, Dana, es war unheimlich lieb, was sie getan haben. Prima, ich richte aus. Dankeschön. Tschüss. Ja. Na? Tschüss. Maria, 39 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Maria. Hallo. Um was geht's? im Prinzip um das große Thema Liebe und was passiert, wenn vorbei ist. Ist es vorbei? Ja. Wie lange hat es gedauert? Wir sind seit 8 Jahren zusammen, seit 7 Jahren verheiratet. Wir haben 2 Kinder. Und ich muss gehen. Warum? Es passt einfach nicht mehr. Und das heißt, du bist diejenige, die sagt, es geht nicht mehr? Es passt einfach nicht mehr. Warum passt das nicht mehr? Ich sag mal, so eine Beziehung bricht ja nun nicht auseinander. Also die grundlegenden Sachen nicht mehr stimmen. Das ist so die Zahnpastatube und dieses Ganze drumherum. Dieser Alltag macht mich einfach fertig. Mhm. Das heißt also, im Prinzip funktioniert alles gut? Es funktioniert deswegen gut, weil ich mich furchtbar anstrengen muss. Und ich habe so das Gefühl, die ganze Last, es ist alles auf meinen Schultern. Ist es die Last oder langweilt es dich mittlerweile auch? Ja, mittlerweile langweilt es mich. Mhm. Was wird mit den Kindern sein? Nimmst du die zu dir? Natürlich nehme ich die. Du nimmst die. Mhm. Das ist für mich keine Frage. Ne? Dich langweilt auch die Ritualität zwischen dir und deinem Mann? Ja, natürlich. Mhm. Ich sag mal, so nach der ganzen Zeit, man ist nicht mehr auf Wolke 17, das ist für mich klar. Das erwarte ich auch nicht, das habe ich auch nie erwartet. Aber es sollte eigentlich schon so, gerade wenn man auch Kinder hat, irgendwie ein bisschen was nachwachsen. Eine gewisse Vertrautheit und... Und das ist nicht der Fall. Da ist gar nichts. Und das heißt doch eigentlich auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass man das so klar sagen kann, du liebst deinen Mann nicht mehr. Ganz genau, das ist es nämlich. Könntest du ihm gut Freund sein? Ja, könnte ich. Liebt denn dein Mann dich noch? So wie er sich verhält, denke ich mal nicht mehr. Bist du denn jetzt schon weg von ihm oder ist das geplant? Nein, noch nicht. Also ich bin schon mit diesem Gedanken schon relativ lange zugange. Und weiß er von dem Gedanken? Ja, ich habe immer wieder versucht, darüber zu reden. Ich habe auch gesagt, lass uns Hilfe dazu nehmen, weil irgendwann, man drischt nur noch aufeinander ein und tut dem anderen furchtbar weh. Mhm. Und man kommt irgendwann an so einen Punkt und man kommt nicht mehr voran. So irgendwelche Gespräche sind nicht mehr produktiv. Und das wollte er nicht. Und gibt es, es gibt aber keinen anderen Mann bei dir? Im Prinzip nicht, aber. Aber? Nein, ich habe jemanden wieder getroffen. Wir kennen uns seit 25 Jahren. Und das ist nicht der Grund. Aber er ist schon so ein bisschen der Auslöser. Und wo ich halt gesehen habe, es geht auch wieder anders. Ich meine, da gehört ja schon eine ganze Menge zu. Wenn man nach einer 8-jährigen Ehe, oder 7-jährigen Ehe, wie du sagst, 8-jährigen Beziehung, 2 Kinder, wenn man da einfach so sagt, eigentlich ohne einen Anlass, also dass du jetzt groß neu verliebt bist oder so, dass du ehrlich bist und sagst, eigentlich will ich es nicht mehr. Eigentlich will ich gehen. Nein. Millionen von Ehepaaren überspielen das und gehen ihren Trott weiter und werden so alt. Nein, aber ich mag nicht mehr. Naja, aber ich wollte nur sagen, wie mutig auch und wie gut letztendlich, dass du es tust. Und dass du jetzt für dich dein Leben nochmal ganz neu gestalten könntest. Wenn auch ein großes Loch wahrscheinlich jetzt erstmal entsteht. Mit Sicherheit. Es ist mit mega Stress und gerade wegen der Kinder und das ist jetzt auch nicht so aus einer Laune raus entstanden. Wie lange beschäftigst du dich denn jetzt schon damit? Wie lange ist das gereift, bis du es ihm zum ersten Mal gesagt hast? Dass ich gehen möchte. Das ist bestimmt 2 Jahre. So lange? Hast du ihm vorher so Warnsignale gegeben? Ja, natürlich. Also er hatte eine Chance irgendwie? Ja, und das ist ja das. Also ich habe einfach momentan ganz kurz nur so zum Hintergrund... mein Mann hat Erziehungsurlaub genommen, weil er selbstständig ist. Ich bin voll berufstätig. Der Kleine kommt jetzt in den Kindergarten. Und also so die Ernährerrolle ist schon mein Part gewesen die ganze Zeit. Und bei ihm läuft es jetzt so wieder an. Und vielleicht hatte ich auch so ein bisschen Angst, ihn so, ja auf Deutsch gesagt, in der Scheiße stecken zu lassen. Das hat sich jetzt Gott sei Dank erübrigt. Hätte er denn durch irgendein Verhalten noch etwas retten können oder ist einfach der Ofen aus? Also mittlerweile ist wirklich der Ofen aus. Und wofür ich momentan einfach, und deswegen habe ich auch angerufen, ich habe so mega Angst davor, wirklich zu sagen, pass mal auf, ich gehe jetzt. Obwohl du innerlich schon gegangen bist eigentlich. Ja. Warum hast du Angst davor? Vor den ganzen Alltagsdingen, die auf dich zukommen? Nein, die Sache ist die, also ich kenne es ja nur, wie es ist, so die Verantwortung zu haben und die Kohle anzuschaffen und so weiter. Das ist auch nicht das Thema. Aber wir sind halt Eltern von zwei Kindern und das soll auch so bleiben. Und ich habe einfach so wirklich Panik davor und das erschreckt mich auch. Ich bin 8 Jahre mit diesem Mann zusammen und vermag nicht zu sagen, was ist, wenn ich wirklich ernst mache. Wenn ich wirklich sage, pass auf, ich gehe jetzt. Was ist dann mit ihm, meinst du? Ja. Wie er reagiert? Richtig. Was ist seine Sorge? Hast du Angst um ihn? Oder hast du Angst vor ihm? Ich habe Angst um ihn. Und dass er abrutscht, dass er sich was antut, dass er sein Leben nicht in den Griff bekommt, dass er zu sehr leidet. Dass es ihm furchtbar weh tut. Und ich habe einfach Angst, dass es nicht funktioniert mit den Kindern. Denn er wird immer ihr Vater bleiben. Lass mich mit Maria zu dem ersten Punkt was sagen. Ich glaube, dass wenn du dem nachgehen würdest, dass du Angst hast, er leidet zu sehr und für ihn ist das so schlimm. Das ist immer eine schlechte Grundlage. Dann würdest du nur aus Mitleid mit ihm weiter zusammen sein. Und das ist nicht gut. Eben drum. Das ist die schlechteste Grundlage, glaube ich, die überhaupt gibt. Und das andere ist, ich glaube, das muss man einfach unter der Rubrik Risiko verbuchen. Das muss man dann irgendwie sehen. Es haben Hunderttausende von Paaren schaffen das, die getrennt sind, dass das mit den Kindern funktioniert. Ja, Hunderttausende schaffen es auch nicht, hast du recht, wenn du mir das erwidern würdest jetzt. Aber das ist dann halt das Risiko, dass ihr als erwachsene Menschen versucht, für die Kinder euch da am Riemen zu reißen. Aber so wie du das alles jetzt schilderst, musst du wirklich gehen. Weil die Gefahr, glaube ich, besteht, wenn man jetzt noch viel länger zusammen ist, dass ihr noch mehr kaputt macht, was gar nicht kaputt gemacht werden sollte für eine Freundschaft. Das ist eben das, was ich auch befürchte. Die Gefahr besteht, wenn man als Paar zu lange zusammen ist und uns nicht mehr, keine Grundlage mehr hat. Nein, dass man auch die Achtung voneinander hat. So, genau, ganz genau. Und wenn man dann aber auf Distanz geht, hat man wirklich vielleicht die Chance, wenn der anfängliche Schmerz überwunden ist, dass man ein gutes Verhältnis miteinander wieder hat. Auch durch die Kinder. Das ist so auch meine Hoffnung, weil ich sag mal, er schlägt mich nicht oder diese ganzen Geschichten, was ich also jetzt am Telefon auch mitgehört habe, ne? Das ist bei uns nicht der Fall, ne? Und ich kann auch nicht sagen, er ist kein Arsch oder irgendwie sowas, ne? Ja, es ist aber einfach die Luft raus, ne? Es passt einfach nicht mehr, ne? Was ist eigentlich das im Moment in dem Zusammenleben, was dich am meisten provoziert, nervt, langweilt mit ihm, an ihm? Das ist so dieses personifizierte Phlegma, das er an den Tag legt. Diese Lieblosigkeit. Es scheint ihm alles egal zu sein, was mit mir ist. Ich habe so das Gefühl, ich aste mir einen ab und schaffe die Kohle ran und komme nach Hause und es sieht aus wie Sau. Und wenn ich sage, kannst du nicht mal, Schulterzucken. Und ich finde, bei dieser Geschichte, wie du sie schilderst, ist im Prinzip gar nicht so ganz dramatisch, weil er, so hast du es ja gerade gesagt, weil er ja eigentlich auch dich nicht mehr zu lieben scheint, ne? Ja. Wenn er jetzt noch mit Feuer und Flamme dabei wäre, dann wäre es noch viel dramatischer. Dann müsstest du ja vielleicht noch mehr Sorgen machen, dass er innerlich kaputt geht. Ja, und das. Aber so, vielleicht ist es für ihn auch eine Erleichterung, wenn der erste Schnitt jetzt erstmal gemacht wird. So nach dem Motto, also ich wollte es vermeiden zu sagen, wir müssen mal reden. Aber ich denke mal, für mich geht es nicht. Ich könnte mit Sicherheit noch 10 oder 20 Jahre, aber ich will nicht mehr. Aber was für ein Leben wäre das? Eben. Was für ein Frust. Eben Leben. Drum. Und ich sag mal, da sind halt zwei Minis, die ihre Mama brauchen. Und so nicht. Ich bin nicht mehr ich selber. Mach es, Maria. Mach es. Das klingt gut. Ja, mach es. Deswegen habe ich angerufen. Und wenn es dir zu schwer fällt, dann und er nicht mit dir zusammen zu einer, du hast gerade ja mal das eingebracht in das Gespräch, zusammen zu einem Eheberater zu gehen, ne, zu einer Eheberatung, dann geh alleine. Vielleicht ein, zwei Mal, wenn es dir zu schwer alles wird, dass du einfach nochmal eine neutrale Person brauchst, um einige Dinge zu regeln. Mach es. Aber mach es. Das klingt gut. Und alles Gute. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Marc, 23 Jahre. Guten Morgen. Hi, servus. Ja. Hallo Marc, um was geht's denn? Und zwar geht's darum, ich habe am 6. Februar 2000 bei dem Zugunglück ein Brühl dabei. Und habe halt also auch was Worte gesehen. Ja. habe selber auch einige Verletzungen davon getragen. Das heißt, du warst in einem Zug hast du gesessen? Ja. Ja, dieses schwere Zugunglück, wo der Zug entgleist ist und in ein Haus rein gerast ist. Ne? Wir haben die Bilder ja alle noch vor Augen. Ja, genau. In welchem Wagen saßt du? So ziemlich in dem letzten. Und zwar war ja, vielleicht kannst du dich daran erinnern, da gab es diese zwei Waggons, die sich quergestellt haben und in den Bahnhof rein sind. Genau, genau. Da war dieser erste, der war halt völlig drum gewickelt und dieser zweite halt auf den gedrückt und hat den halt ganz zusammengedrückt. Mhm. Mhm. Und in dem, der zuerst rein ist, habe ich ganz außen gesessen. Das war im Februar 2000. Mhm. Ne? Februar 2000, was ja schon eine ganze Weile jetzt her ist. Ja. Aber du erzählst jetzt schon allein die paar Sätze so, als wäre dir das so nah, als wäre es gestern gewesen. Das ist es auch. Was genau hast du erlebt da? Also es war ganz komisch. Ich habe mich halt, ich habe meine Eltern besucht in Köln und habe mich noch tierisch beeilt, diesen Zug zu bekommen, weil ich war Zeitsoldat zu der Zeit noch. Also es war Samstagnacht, sonntags hätte ich Wache gehabt, habe mich beeilt, diesen Zug zu bekommen. Habe ihn dann auch bekommen, Gott sei Dank nur das Ende, muss ich jetzt sagen. Und habe dann jemanden kennengelernt in dem Abteil, einen Farbigen, der auf der Uni studiert in Köln. Habe mich mit dem gerade an der Anfahrt kennengelernt und wir haben über Gott gesprochen. Und dann war es halt, das ging ratzfatz innerhalb von also 8 Minuten. Also ja, wirklich über Gott gesprochen, nicht über Gott in der Welt, sondern wirklich über Gott gesprochen. Es ist, also ich habe ein großes Kreuz aus Gold, das trage ich meistens. Ach so, und so kann er hat mich halt darauf angesprochen, warum Verstehe. Ich das trage und ja. Und dann hat es auch schon geknallt. Das waren vielleicht 4 Sätze, wo mir geschätzt haben. Ist er auch mit dem Leben davon gekommen? Er hat so gut wie gar nichts gehabt. Mhm. Also was hast du denn gehabt? Oh je, also es hat am Kopf angefangen. Ich habe 5 Löcher im Kopf gehabt. 5 Löcher im Kopf. Ja, also Schnittwunden am Kopf. Ja. Den linken Nasenflügel eingerissen, den rechten Oberarm aufgeschnitten, Unterarm aufgeschnitten, die Hand aufgeschnitten, den Rücken aufgeschnitten, die Beine. Eigentlich war ziemlich alles betroffen, was nur betroffen hätte sein können. Waren das, ich sag jetzt mal in dicken Anführungszeichen, nur so äußerliche Verletzungen oder warst du aber auch innerlich verletzt? Gab es Brüche oder irgendwelche Erinnerungen? Nein. Das nicht? Also das Einzige, was jetzt also langfristig davon getragen ist, das ist die Wirbelsäule. Die hat halt einen Knacks bekommen und in der rechten Hand habe ich noch halbseitiges Gefühl. Naja, also es ist ja doch... Also gibt es auch eine Nachwirkung des Ganzen. Was hast du denn dann gesehen? Du warst ja nicht bewusstlos, oder? Nee, gar nicht. Was hast du genau, wie sind deine Erinnerungen? Was hast du alles gesehen in diesem Chaos, in diesen Trümmern, in diesem Wahnsinn, der passiert? Also, erstmal war es ziemlich ruhig. Also es hat direkt nach dem Unfall, das hat ja sich ungefähr 20 Sekunden hingezogen, bis man gestanden hat oder bis man halt ausgerollt war. Und da war es erstmal totenstill. Also da hast du gar nichts gehört. Auch sehr gespenstisch, ne? Stell ich mir das vor. Ja. Und halt der mit mir da gesessen hat, der war bewusstlos. Und ich bin dann irgendwie mit ihm aus dem Boden rausgekrochen. Also da, wo normalerweise der Boden sein müsste. Ja. Das war alles weg. Ja. Aufgerissen. Und dann bin ich halt da rausgekrochen. Und dann auf einmal haben halt alle Leute, die irgendwas noch gespürt haben, einfach nur noch aus dem Herzen geschrien. Aber also, nicht nur Hilfe, sondern richtig geschrien. Also gab es am Anfang, wenn man sich das jetzt nochmal so genau vorstellt, erst gab es den Krach, den Crash, dann Totenstille und dann haben die Leute alle angefangen zu schreien, zu weinen, um Hilfe zu rufen vielleicht. Ja, genau. Und dann? Du sagst gerade am Anfang, du hättest auch tödlich verunglückte Menschen gesehen, Tote gesehen. Ja, halt direkt in diesem Waggon halt auch, wo ich gesessen habe, ein paar Meter weiter halt. Da haben halt auch dann Körperteile gelegen. Also zerfetzte Menschen. Ja. Welches Bild ist dir am schrecklichsten in Erinnerung? Ja, das war so ein türkischer Mann. Der war schon etwas älter, so um die Ende 50 rum, würde ich sagen. Der ist halt da rumgelaufen und hat gar keine Kopfhaut mehr auf dem Kopf gehabt. Also das war so ziemlich das Schrecklichste, was ich gesehen hatte. Und der konnte noch rumlaufen? Da? Ja. Ja, der ist da halt panisch rumgelaufen. Und ist dann wahrscheinlich irgendwann zusammengebrochen, oder? Ja. Wie lange hat das denn gedauert dann, oder wie hast du das empfunden, bis Hilfe kam? Hat das irre lang gedauert? Nee, die waren eigentlich ziemlich schnell. Wirklich ziemlich schnell. Also mir kam es so vor, als hätte es höchstens 5 Minuten gedauert. Bist du dann auch relativ schnell in ein Krankenhaus nach Bonn oder Köln oder nach Siegburg oder wo auch immer hingekommen? Oder ich habe meine Schwester in Köln angerufen nachts und die hat mich abgeholt. Ach, du konntest dann noch selbst telefonieren und... Ja. Und warum? Du hattest ja nun doch erhebliche, zumindest äußerliche Verletzungen. Das habe ich aber gar nicht gemerkt. Da sind ungefähr schon 1,5 Stunden vergangen zu dem Zeitpunkt, als ich angerufen hatte. Also wir haben dann erst noch versucht, den Leuten zu helfen. Und die sind dann alle gar in so Restaurant gebracht worden. Und da habe ich halt auch noch geholfen. Und da vergisst man seine eigenen Schmerzen, wenn man nicht unendlich schwer verletzt ist, vergisst man die wahrscheinlich, ne? Ja. Dann hat deine Schwester dich abgeholt und du warst eben auch verletzt. Das ist euch dann ja zu Hause aufgefallen, dass du verletzt bist. Die hat mich direkt im Krankenhaus gefahren. Ach, die hat dich dann ins Krankenhaus gefahren. Ja. Nun ist es so lange her. Ich sag's nochmal, das war im Februar 2000, dieses schwere Unglück in Brühl. Hast du denn, da dir das ja so schwer zu schaffen macht, hast du in diesen Jahren mal psychologische Hilfe irgendwann gesucht? Ich war insgesamt 4 Monate im Krankenhaus in psychologischer Behandlung. 4 Monate. Also das ist auch der Grund dann, warum ich von der Bundeswehr entlassen worden bin. Ich wäre halt nicht mehr tragbar gewesen. Und dennoch hast du das noch immer nicht richtig für dich verarbeitet, das Ganze. Und es ist für dich sehr präsent, das Ganze, das Unglück. Ja, natürlich. Bist du denn im Moment auch noch in ambulanter psychologischer Behandlung? Nee, gar nicht mehr. Bist du denn fähig zu arbeiten überhaupt? Ein Alltag? Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gearbeitet, bis letzten Monat, und habe halt jetzt am 1.9. wieder feste Arbeit, Gott sei Dank, bekommen auch. Also es hat ewig gedauert. Was machst denn du? Ich arbeite jetzt in einem Gummiwerk in Saarbrücken. Ja, und das ist auch okay für dich? Es funktioniert? Ja. Was heißt, es ist okay für mich. Ich meine, bei der Bundeswehr hat man besser verdient. Ja. Und wenn man dann von heute auf morgen so ins kalte Wasser gestoßen wird und gar keine Hilfe erfährt, weder noch vom Staat halt oder von der Deutschen Bahn, bis heute zum größten Teil noch nicht. Also Hilfe, meinst du jetzt mal... ein ziemlich schweres Leben dann. Ja, du meinst auch materielle Hilfe, dass du keine Unterstützung von der Bahn bekommen hast zum Beispiel. Ja. Ja. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du seit diesem Unglück nichts mehr hast tun können aufgrund deiner schweren seelischen Erschütterung? Dass du warst da nicht mehr bei der Bundeswehr und hast auch nicht arbeiten können? Arbeiten können unter anderem habe ich halt nicht können, halt wegen der Wirbelsäule. Und halt auch, weil ich halt lange Zeit Probleme mit dem rechten Arm hatte. Aber im Klartext, du bist rausgerissen worden seit dem Februar 2000 aus deinem normalen Leben. Ja. Ja. Vielleicht ist das sogar wirklich jetzt ein sehr wichtiger Schritt, dass du jetzt diese Arbeit hast, um wieder auch so ein bisschen Normalität zu haben und zu leben. Ja. Ne? Vielleicht tut das auch so, auch wenn das jetzt nicht der Traumjob ist, den du da machst, aber erstmal so deiner Verfassung ganz gut, das zu haben auf jeden Fall. Aber auch abgelenkt zu sein, vielleicht nicht immer daran zu denken. Ja. Aber sag mal, Marc, wenn dich das doch noch so tangiert, wenn du da noch so mit beschäftigt bist, wäre es denn nicht schlau, wenn du trotzdem noch ambulant einen Therapeuten hättest, zu dem du so einmal in der Woche gehen könntest? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die mir nicht helfen können. Ich war bei mehreren Ärzten gewesen. Ich bin auch viel dann, ich habe immer Müsse erzähle. Und im Endeffekt dann hieß es nach der ersten Sitzung, es tut mir leid, ich kann ihnen nicht helfen. Und das ist mir halt irgendwann zu viel geworden. Der einzigste Arzt, der mir wirklich helfen konnte, war halt dieser Arzt in der Klinik. Das war der Chefpsychologe, und der hat mich auch menschlich verstanden. Mit dem habe ich mich gut verstanden. Und das war der einzigste Mann, der mir helfen konnte. Ansonsten wäre ich heute, glaube ich, wirklich am Ende. Ja. Marc, unsere Sendung geht gleich zu Ende. Ich möchte aber, dass wir nochmal miteinander reden. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal zurück. Okay. Ja, so machen wir das. Jetzt haben wir 1.09 Uhr 59 und 35 Sekunden. Eigentlich müsste unsere Musik jetzt laufen, glaube ich. Schlussmusik. Da ist sie. Wie von Zauberhand. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Wolfram Spikowski, bei Marco Rössler, Malte Emels, Dirk Winhüsen, Pamela Koppei, Christian Part, Jan Gräfe zu Baringdorf und Peter Ossianowski. Schönes Wochenende. Tschüss.